Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Kaum eine andere Band der Rock- und Pop-Geschichte ist so mit einem einzigen Titel verbunden wie die, um die es in dieser Sendung gehen wird. Fällt der Name der Band, kommt meistens ganz automatisch die Assoziation, ach ja, das waren ja die mit dem Lied. Bis 3 Uhr hören wir darüber hinaus aber noch viel mehr. Trotzdem steht dieses eine besondere Lied am Anfang dieser 2 Stunden. Unser Soundcheck-Thema, die englische Band Procol Harum. Im späten Frühjahr 1968 war dies die meistverkaufte Single in Großbritannien, A Whiter Shade of Pale, die Debütsingle einer ganz neuen Band mit Namen Procol Harum, benannt nach einer Katze eines Bekannten der Gruppe und auch mit einem kleinen Fehler, denn diese Katze hieß Procol Harum, das ist lateinisch und bedeutet so viel wie fern von diesen Dingen, Aber von Anfang an hatte sich statt des U ein O eingeschlichen. Und so kennen wir seitdem diese Band Procol Harum, Procol Harum. Ganz am Anfang war Procol Harum mehr eine Kopfgeburt, nämlich die des Textschreibers Keith Reed aus London. Der hatte schon mehrfach versucht, Musiker für seine Texte zu interessieren. Stevie Winwood, Pete Townsend oder Jack Bruce. Immer ohne Erfolg, bis er Gary Brooker kennenlernte, Sänger und Pianist aus Southend-on-Sea. Der hatte eigentlich gar keine rechte Lust mehr auf eine feste Band, hat er doch gerade die Paramounts aufgelöst, eine Rhythm and Blues Coverband, die von 63 bis 65 sogar mit den Beatles oder der Rolling Stones aufgetreten war. Reed überredete Brooker, doch wieder eine neue Band zu gründen. Dazu gaben sie eine Annonce in der englischen Musikzeitschrift Melody Maker auf und die hieß einfach Musiker gesucht. Thank you. chicken in the farmyard. There's an oven in your bin. You're growing old with sorrow. You're growing fat with sin. I was living in a graveyard. I was hanging from the wall. I was living in the desert. I was trying not to fall. Once I stood upon a lamppost, then the heavens opened wide. I beheld that flaming child. Nicht alle Stücke in dieser Sendung über Procol Harum sind natürlich so bekannt wie ihr A Whiter Shade of Pale. Eben zum Beispiel hintereinander Power Failure und danach Barnyard Story aus Procol Harum Alben Anfang der 70er Jahre. Zu der Zeit tourten die Musiker um Gary Brooker hauptsächlich in den USA. In ihrer englischen Heimat konnten sie sich eigentlich nie mehr vom Image des One-Hit-Wonders, eben Whiter Shade of Pale, lösen. Zu der Zeit von Home, ihrem vierten Album, aufgenommen 1970, daraus eben auch Barnyard Story. Also bei den Aufnahmesessions spielten sie zum Aufwärmen im Studio und gleichzeitig als eine Art Soundcheck für den Techniker öfter Stücke von früher, denn inzwischen war fast die gesamte Besetzung der alten Paramounts wieder versammelt, neben Gary Brooker noch Bassist Chris Copping und Gitarrist Robin Trower. Dazu dann noch der Schlagzeuger BJ Wilson. Der Organist Matthew Fisher hatte die Band inzwischen verlassen. Procol Harums Produzent Chris Thomas nahm diese Aufwärmstücke einfach mit auf, mischte sie auch nebenbei ab, vergaß das Ganze wieder und auf Um- und Schleichwegen sind 13 dieser Stücke erst vor wenigen Jahren veröffentlicht worden unter dem Namen Licorice John Death und dem Albumtitel Ain't Nothing to Get Excited About. Beides geht auf einen Dave Mundy zurück, einem alten Fan der Paramounts in Southend. Hier also Procol Harum einmal anders. Dieselben, die 1970 Home mit ausschließlich eigenen Stücken spielten, hier mit alten Favoriten aus der Zeit der Paramounts, erst viele Jahre später wieder veröffentlicht als Licorice John Death. No money, but I got a all hands on deck. We've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave alive. Across the straits, around the horn, how far can sailors fly? A twisted part, our tortured course, and no one left alive. We sail for part unknown to man, where ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. Zuerst Licorice John Death, das Carl Perkins-Stück Matchbox, mitenthalten auf dem Album Ain't Nothing to Get Excited About, erschien fast 30 Jahre nach den Aufnahmen, die im Umfeld des Procol-Harum-Albums Home entstanden waren. Danach dann wieder die richtigen Procol-Harum, das Titelstück ihres dritten Albums von 1969, Salty Dog. Es erschien auch als Single, belegte immerhin hintere Hitparadenplätze in verschiedenen Ländern. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass der Anfangserfolg von A Whiter Shade of Pale nicht zu wiederholen war, aber Procol Harum war längst mehr als eine Singles-Band. Jedes Jahr erschien ein neues Album. Das heißt, für diese 2-Stunden-Sendung hatte ich wirklich eine große Auswahl. Möglicherweise hätten andere anderes herausgepickt. Denen wäre das nächste vielleicht allzu kitschig vorgekommen, aber ich denke, das gehört einfach zu Prokelharum dazu. Diese Opulenz, dieses manchmal Überladene an immer neuen Akkorden und Motiven, wie hier ganz weit getrieben auf dem Titelstück von Album Nr. 7, Grand Hotel, Prokelharum anno 1973. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stage. Sting Grace. Ich werde in dieser Sendung gar nicht erst alle Umbesetzungen innerhalb der Band im Einzelnen darlegen. Es war ein ziemliches Kommen und Gehen über die Jahre. Natürlich war Gary Brooker immer dabei, Sänger, Pianist und Komponist der allermeisten Stücke. Keith Reed als Textschreiber und der Schlagzeuger blieb immer derselbe, Barry James oder einfach nur BJ Wilson. Im musikalischen Ablauf haben wir gerade drei Titelsongs von Alben hintereinander im Programm. Zuerst Salty Dog 1969, eben Grand Hotel 1973 und jetzt Shine On Brightly, so hieß das zweite Procolarum-Album 1968. Russian blue electric clocks. The alarm bell rings, it will not stop. And I can see no end in sight. And search in vain by candlelight for some long road. sits upon your silk sheen. And in your rusty scabbard now, the sand has taken seat. Das Anfangsstück der ersten LP, Conquistador, hier in einer Live-Version, aufgenommen am 18. November 1971 im Jubilee Auditorium in Edmonton, Kanada. Und mitenthalten auf dem Album Procolarum Live in Concert with the Edmonton Symphony Orchestra. Das erschien im Mai des folgenden Jahres, also 1972, und kam völlig überraschend bis auf Platz 5 der US-Album-Hitparade. Gerade dieses, eigentlich nur nebenbei aufgenommene Live-Album zusammen mit Chor und Orchester, wurde das kommerziell erfolgreichste Procolarum-Album überhaupt. Ich sagte es eben, ursprünglich war Conquistador Stück Nummer 1 der ersten LP. Auf diesem Album ging es dann weiter mit folgendem Stück, das allerdings hier in einer leicht alternativen Version zur bekannten Albumfassung. She Wandered Through the Garden Fence. She wandered through the garden fence, said I've bought a great expensive potion, guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to a torture rack. And without further argument, I found my mind was all so bent upon a course so devious, it only made my torture speak. Is it your voice that is too weak? Is it your tongue that is to blame? Maybe you cannot speak for shame. Or has your brain been idle too? And now it will not think for you. I hasten to make my reply. through the garden fence. I said I've bought a great expensive potion, guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to her torture rack. And without further argument, I found my mind was all so bent upon a course so deviant, it only made my torment you whose eyes were open wide, whilst mine refused to see. I'm sore in need of saving grace. Be kind and humor me. I'm lost amidst the sea of weeds. Vorhin hatte ich schon einmal auf die Auswahl der Titel hingewiesen. In diesen zwei Stunden kann wirklich nur ein Teil aus dem umfangreichen Repertoire vorgestellt werden. Im Zweifelsfall habe ich mich für die frühen Jahre der Band entschieden. Da scheinen sie mir doch eigener, eigenständiger zu sein. Eben zum Beispiel Quite Rightly So vom Album Shine On Brightly. Und auch mal eine Single, die dritte Single von Procol Harum. Sie kam in England nur noch auf Platz 50. Sänger fast aller Procol Harum-Stücke war Gary Brooker, ein Paar sang Gitarrist Robin Trower und einige auch der Organist Matthew Fisher. Der hatte das dritte Album A Salty Dog auch produziert und dieses Stück daraus komponiert. Hier singt er selbst sein Pilgrim's Progress. I sat me down to write a simple story, which maybe scowling black, good Captain Clack must eat his humble pie. His bed is made, the colors fade, his eyes once wet and dry. The naked muse who sits and chews tobacco off a tree, removes his shoes, gives way to booze, and searches endlessly. could jump alike. Sick as aphrodisiac. Cotton picking farmers three. Oh, I lost my weather vane. And since I have one grey, I've gone sensing with lemon tea. Must eat his humble pie. His bed is made, the colors fade, his eyes once wet up. Im heutigen Soundcheck geht es noch bis 3 Uhr um die englische Band Procol Harum. Bis zu den Nachrichten jetzt noch die Nachfolgesingle zum Riesendebüt-Hit A Whiter Shade of Pale. Das war im Frühjahr 1967. Im Herbst desselben Jahres folgte Homburg, hier in einer unbekannteren Version. Ein bisschen davon schaffen wir noch. Und auch noch die Erwähnung, dass das kurze Stück von eben, Good Captain Clegg, seinerzeit die B-Seite von Homburg war. Stick done made bed. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Trouser cuffs are dirty and her shoes are laced up wrong. You'd better take off your humbug, cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves. Sun and moon will shudder, and the signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes are laced.